Und das Ganze steht unter dem Motto, wir werden es gleich sehen, in der Welt leben, Hoffnung verbreiten. Das können wir ja jetzt gerade ganz besonders gut gebrauchen. Aber das Erste, was mir dazu in den Sinn kam, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, ist eine Redewendung meines Kollegen, Pastorenkollegen Werner Röhle. Der sagt nämlich immer wieder, dass die Gemeinde und das Christen zur GmbH Gottes gehören. Was ist das denn? Irgendwas Wirtschaftliches? Nein. Sondern sie gehören zur Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Und wer den Werner Röhle kennt, der weiß, der lebt das. Bei dem kühlt das so aus jedem Knopfloch. Und das finde ich total klasse. Aber es soll ja nun heute Morgen nicht um Werner Röhle gehen, sondern um euch und um mich. Denn wir wollen gemeinsam auf Gottes Wort hören. Ich habe mal nachgeschaut. Woher im Deutschen das Wort Hoffnung kommt. Ob das nun das Substantiv oder das Verb ist, das spielt da gar nicht so die große Rolle, aber es hängt zusammen mit den Worten für Hüpfen und Zappeln. Erstmal erstaunlich, oder? Aber wenn man an Kinder denkt, dann kann man sich das vorstellen. Wenn die hoffen, ein Geschenk zu bekommen, dann werden die schon sehr unruhig. Ob das nun Weihnachten ist oder zum Geburtstag, das spielt da keine Rolle. Aber wer etwas Schönes erwartet, erhofft, der wird innerlich irgendwie kribbelig. Und von daher kann ich mir das gut vorstellen, diesen Zusammenhang zwischen dem Wort hoffen und hüpfen und zappeln. Wenn ich mich dann so hier in unserer Runde umschaue, dann haben wir vielleicht alle noch ein bisschen Möglichkeiten, noch hoffnungsvoller zu sein. Ihr sitzt ja noch sehr still auf euren Stühlen. Vielleicht ist das ja nach der Predigt ein bisschen anders, dass wir ein bisschen fröhlicher unterwegs sind an der Stelle. Vor Hoffnung natürlich. Man soll ja die Hoffnung nie aufgeben. Aber gucken wir uns mal den Predigttext an, der uns für heute begleiten soll. Er steht im Lukas-Evangelium in Kapitel 4, die Verse 15 bis 21. Ich lese uns diesen Text nach der Luther-Übersetzung. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa, und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkünden das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden: Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Hoffnung verbreiten tut Not, ein erster Gedanke zu diesem Text. Heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Wie viel Hoffnung verbreiten diese paar Worte? Heute, endlich ist es soweit. Ab heute erfüllen sich die göttlichen Zusagen. Ab heute durchbricht am Horizont ein erster Lichtstrahl das Dunkel. Ab heute ist der Tag des Herrn nicht mehr aufzuhalten. Heute lässt Gott sein Gnadenjahr anbrechen. Was wir vielleicht schon so oft gehört haben, was wir hier vielleicht überlesen, was uns vielleicht gar nicht so richtig klar ist, das ist, dass hier vom Anbruch einer neuen Epoche die Rede ist, die bis heute anhält. Nicht umsonst sagen wir manchmal noch, auch heute noch, Anno Domini 2020, also das Jahr des Herrn 2020. Die Zeit mit Jesus Christus, oder Gott hat mit Jesus Christus eine neue Zeit eingeläutet. Die Zeit seines endzeitlichen Gnadenjahres ist mit Jesus Christus angebrochen. und wie sehr war und ist das vonnöten? Die Lage der Menschen zu der Zeit, als Jesus predigte und wirkte, war wirklich schlimm. Die Kluft zwischen Arm und Reich war riesig. Wir beklagen das ja heute auch, aber damals war es nicht viel besser, eher noch schlechter. Die Herrschaft der römischen Besatzungsmacht war grausam. Die geistlichen Autoritäten waren korrupt und unbarmherzig. Und die Situation von Kranken und Schwachen war damals katastrophal. Die meisten von Jesu Zeitgenossen, die lechzten förmlich danach, dass sich endlich mal was zum Positiven wenden würde. Aber eigentlich war diese Sehnsucht hoffnungslos, denn Änderung war absolut nicht in Sicht. Und mitten da hinein, das müssen wir uns vorstellen, tritt Jesus jetzt in der Synagoge auf und sagt, heute lässt Gott sein Gnadenjahr anbrechen. Und seine jüdischen Mitmenschen, die wussten sehr genau, was sich hinter diesem Begriff Gnadenjahr des Herrn verbarg. In den alttestamentlichen Schriften finden sich ganz viele Aussagen dazu. Gott hatte in seinen Geboten verfügt, dass Menschen, das Vieh und Land in regelmäßigen Abständen durchatmen, wieder zu neuen Kräften, wieder innerlich und äußerlich zur Freiheit kommen sollten. Und dazu diente nicht nur der wöchentliche Sabbattag, einmal runterzufahren und Pause zu haben. Nein, dazu diente auch das Gnadenjahr, das Sabbatjahr oder wie es auch genannt wurde, das Erlassjahr. Nach 6 Jahren sollte das Land ein ganzes Jahr lang ruhen, brach liegen. Und alles, was dennoch wuchs, das diente den Tieren vom Feld und den armen Menschen zur Nahrung. Und nach 6 Jahren sollten auch Schuldner ihren Schulden erlassen werden, damit sie in Würde einen Neustart machen konnten. Nach 6 Jahren sollten auch die hebräischen Landsleute wieder freikommen, die sich aus finanzieller Not hatten versklaven müssen. Also immer im 7. Jahr sollten die Menschen durchatmen können, Pause machen, neu starten. Und nach 7 mal 7 Jahren sollte das Jubeljahr gefeiert werden. Da sollten sogar Häuser und Ländereien an ihre ursprünglichen Besitzer zurückgehen. All das ist nachzulesen im 3. Buch Mose in den Kapiteln 25 und 27. Schließlich gab es darüber hinaus dann noch die Erwartung eines endzeitlichen Gnadenjahres Gottes. Einer Zeit, in der Gott sein Volk wieder vollkommen herstellen würde. Eine Zeit, in der er ihnen ihre äußere und innere Schuld erlässt, sozusagen den Reset-Knopf drückt und von vorne mit ihnen anfängt. Davon haben wir in dem Lied eben gehört und in den Texten aus dem Propheten Jesaja. Und Jesus steht da und sagt, heute ist der Tag gekommen, heute erfüllt Gott seine Zusage. Der Zeitpunkt ist gekommen, mit mir bricht das Gnadenjahr Gottes an. Ich weiß nicht, was ihr euch so vorstellt, wie die Zuhörer in der Synagoge eigentlich hätten reagieren sollen. Ich habe so gedacht, die müssen doch jetzt alle aufspringen und total happy sein. Aber wenn wir den Predigttext weiterlesen, dann erfahren wir erstaunlicherweise, dass das nicht passiert, sondern im Gegenteil, die Zuhörer in Nazareth sind empört und sie lehnen Jesus vehement ab. Ja, am liebsten würden sie ihn sogar lynchen. Ich habe mich gefragt, was ist denn da eigentlich passiert? Wieso diese Reaktion? Sie warteten doch so sehnsüchtig darauf, dass sich ihre Lage endlich einmal zum Positiven, zum Guten wenden würde. Sie vertrauten doch auf ihre alten heiligen Schriften, die davon sprachen, dass Gott einmal kommen würde, eingreifen würde, einen Helfer, einen Retter, den Messias senden würde. All das hielten sie doch für wahr. Sie würden doch unterschreiben, dass Gott noch große Dinge mit ihnen vorhat. Sie glaubten doch an diese ewigen Wahrheiten. Nur keiner von ihnen erwartete, dass es heute passieren würde. Unvorstellbar für sie, dass sich tatsächlich in diesem Moment das, was in den alten heiligen Schriften steht, mit Jesus, dem Zimmermannssohn aus ihrem Ort Nazareth, erfüllen würde. Was für eine Tragik! Was für eine verpasste Chance! Aber zeigen wir nicht mit dem Finger auf die Menschen von Nazareth. Die Predigt, das Wort Gottes spricht immer zunächst zu uns. Deswegen frage ich dich, wie sitzt du heute Morgen hier? Vielleicht Und ich hoffentlich bejahst du ja auch das, was in der Bibel steht. Vielleicht erhoffst du dir sogar, dass Gott endlich mal in die Hoffnungslosigkeit dieser Welt oder in die Hoffnungslosigkeit deiner ganz persönlichen Welt eingreift. Vielleicht klammerst du dich so mit letzter Kraft an die verschiedenen Zusagen der Bibel, die wir dort finden. Aber wie ist das, wenn du in diesem Moment hörst, dass Jesus sagt, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor deinen Ohren? Weil Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, gelten dir jetzt seine Worte. In ihm werden die Schriftworte Gegenwart und Wirklichkeit. Und ich wünsche dir so sehr, dass du nicht reagierst wie die Besucher der Synagoge in Nazareth, sondern dass du dein Herz heute Morgen aufmachst für die Worte Jesu und dich von ihnen berühren lässt. Wie gut, dass es damals nicht nur die Besucher in Nazareth gab, die Bewohner in Nazareth, denn Jesus zog dann ja auch weiter durch ganz Israel und da fiel seine Hoffnungsbotschaft durchaus auch auf fruchtbaren Boden. Da konnte er so manche Not wenden. Und damit bin ich beim zweiten Punkt heute Morgen, Hoffnung verbreiten durch Wort und Tat. Jesus machte ja nicht nur große Worte, er deckte sie auch mit seinem Leben und mit seinem Handeln ab. Denn wo zu der Hoffnung nicht dann und wann auch die Erfahrung dazukommt, bleibt die Hoffnung ganz schnell auf der Strecke. Und so erfüllt Jesus das Jesaja-Wort komplett in Wort und Tat und verbreitet damit eine immense Zuversicht bei seinen Leuten damals. Wie sieht das bei ihm aus? Er verkündigt Amen Evangelium, also die gute Nachricht. Wenn wir die Evangelien miteinander vergleichen, dann merken wir, dass der Lebensbericht, den Lukas von Jesus gibt, sich dadurch auszeichnet, dass Lukas besonders die Begebenheiten aus dem Leben Jesu zusammengetragen hat, die seine Liebe zu den Ärmsten der Armen deutlich werden lassen. Im Lukas-Evangelium ist es Jesus, der sich den Ausgegrenzten zuwendet. Er kümmert sich um die Armen, um die Hilflosen, um die Witwen, um die Waisen und um die Sünder. Ihnen sagt er in ganz besonderer Weise zu, du bist von Gott nicht verlassen. Gott sieht dich. Gott nimmt dich wahr. Gott ist da. Gott ist für dich da. Du bist ihm wichtig. Gerade denen, die vor Gott mit leeren Händen dastehen oder die mit dem Bruch ihres Lebens zu ihm kommen, sagt er, es gibt Hoffnung für dich. Gott kann und will deine Not wenden. Egal, ob es dabei um äußere oder innere Armut geht. Jesus hat auf der einen Seite Hungernde ganz real gespeist, wie bei der Speisung der 5.000 oder 4.000, aber er hat auch die, die geistlich am Verhungern waren, mit der guten Nachricht satt gemacht. Mit der Nachricht, dass er selber ihren Lebenshunger stillt. Der Glaube an ihn, der Glaube an die Versöhnung, die er uns mit Gott bringt und an das neue Leben, das er uns schenkt, füllt die innere Leere in uns aus. Jesus verkündigt Amen gute Nachricht. Und er tut es auch heute noch. Für dich und für mich und durch dich und mich. Wirkliche äußere Armut habe ich persönlich noch nicht erleben müssen. Innere sehr wohl. Es gibt Zeiten in meinem Leben, da scheint Gott mir unendlich weit weg. Da komme ich mir glaubensmäßig so total mickrig vor. Da sehne ich mich dann nach diesem Lebensbrot, das Jesus ist. Da lechze ich förmlich nach dem Lebenswasser, das er mir schenken will. Aber wie oft habe ich in solchen Situationen dann erlebt, dass Jesus sich mir zuwendet. Meine Armut an der Stelle durchbricht. Manchmal, indem mich einfach ein anderer Mitchrist, ein anderer Kollege in den Arm nimmt. Manchmal, indem mich eine Predigt, ein Lied, ein Bibelvers tief berührt. Manchmal, indem mich der Heilige Geist einfach spürbar durchströmt und mich erfrischt und aufbaut und stärkt. Ja, das lässt Hoffnung aufblühen, wenn Jesus uns dient und unsere innere Armut besiegt. Und zugleich sollen wir uns von ihm gebrauchen lassen, um den Armen unserer Tage Hoffnung zu bringen. Seien es die, denen wirklich das Nötigste zum Leben fehlt oder die, die nach echtem Leben hungert. Wir haben ihnen in Wort und Tat die gute Nachricht zu verkündigen, dass Gott sie liebt. Indem wir sie in unserer Mitte willkommen heißen, indem wir vor allem von dem Überfluss, den wir haben, abgeben und teilen, indem wir herzlich und offen und wohlwollend auf Bedürftige zugehen und uns aktiv daran beteiligen, ihre Not zu lindern. Es gibt so viele Möglichkeiten, da brauche ich euch hier nichts aufzuzählen. Und doch will ich dich fragen, wem wirst du noch heute etwas Gutes tun, damit dieser Mensch etwas von der guten Nachricht Gottes erfährt? Jesus verkündigt Armen das Evangelium heute, jetzt, in diesem Moment. Und er predigt Gefangenen Freiheit. Inwiefern Jesus Ketten sprengt, Kerkertüren öffnet und Fesseln löst, wird in einem umfassenden Sinne im Leben eines Mannes besonders deutlich. Denn der erlebte durch Jesus sowohl innere als äußere Freiheit. Das erzählt Lukas in seinem 8. Kapitel im Lukas-Evangelium. Der Mann, der dort beschrieben wird, ist eine bedauernswerte Kreatur. Besessen von bösen Geistern, nicht mehr Herr seiner selbst. Er lief nackt herum und wohnte in Grabhöhlen am Rande der Wüste. Immer wieder versuchten ihn die Bewohner seiner Heimatstadt zu fesseln und einzusperren. Aber mit einer schier unmenschlichen Kraft erwehrte er sich und sprengte sogar die Ketten. Sie konnten ihn nicht halten. Als Jesus ihn traf, befreite er ihn von den bösen Geistern und sie mussten ihn verlassen. Und zu dieser inneren Freiheit kam die äußere hinzu. Der Mann benahm sich wieder normal, konnte in die Gemeinschaft des Dorfes zurückkehren, ohne die Angst, dass die anderen ihn wieder einsperren wollten. Voller Freude über die neu gewonnene Freiheit erzählte er allen Nachbarn und Freunden von dem, was Jesus ihm getan hatte. Auch in unseren Tagen gibt es so viel Gefangenschaft. Wir haben das eben schon in dem Gebet von Jens gehört. Während wir hier fröhlich Gottesdienst feiern, werden Christinnen und Christen in anderen Teilen der Welt verfolgt, verschleppt, gefoltert und gefangen gehalten. Schon allein, dass wir, wie jetzt hier heute Morgen schon geschehen, an sie denken, für sie beten oder Petitionen für sie unterschreiben, dass sich Menschen aus der freien Welt für sie einsetzen oder Christen sie auch besuchen, lässt einen Hoffnungsschimmer für sie aufgehen. Und immer wieder schenkt Gott auch, dass Glaubensgeschwister von uns dann freikommen. Die Zahl der Menschen, die innerlich gefangen sind, schätze ich aber noch als viel, viel größer ein, als die, die tatsächlich in Gefängnissen sitzen. Und vielleicht zählst du heute Morgen gerade dazu. Es gibt so vieles, was uns innerlich gefangen nehmen kann. Das kann Geld sein, Sexualität, das kann eine Sucht nach Arbeit sein, nach Ansehen, blöde Gewohnheiten, Ehrgeiz, Esoterik, okkulte Praktiken, Alkohol und. Jesus wird mit all dem fertig. Jetzt, heute, kann er damit beginnen. Du musst mit diesem Mist nicht alleine bleiben. Bring diese Dinge zu Jesus. Sprich mit einem Seelsorger, einer Seelsorgerin. Such das Gespräch mit Christen. Lass für dich beten und dich im Namen Jesu Christi segnen. Jesus will dich in die Freiheit führen. Er tut es manchmal direkt durch so ein Gebet oder so eine Segnung, aber oft auch im Zusammenspiel zwischen Seelsorgern und Seelsorgerinnen und Fachleuten wie Therapeuten, Ärzten und Psychologen. Welchen Weg Jesus da für dich hat, um dich aus deiner Gefangenschaft zu befreien, weiß ich nicht. Aber solange du die Dinge verschwiegen hältst und im Dunkeln hältst, bleibst du selber im Dunkeln und damit gebunden. Lass es raus, lass dir helfen. Jesus predigt Gefangenen die Freiheit. Heute, jetzt, in diesem Moment. Und er verheißt Blinden Augenlicht. Auch hier wird Jesus in direkten wie indirekten Sinne tätig. Mehrfach können wir in der Bibel im Neuen Testament lesen, dass Jesus Blinden ihr Augenlicht wiedergeschenkt hat und sie so aus ihrer schrecklichen Isolation herausgeholt hat. Nicht nur, dass sie nicht sehen konnten, sondern sie waren als Blinde wie alle Kranken damals stigmatisiert. Sie durften nicht am Gottesdienst teilnehmen, weil man meinte, jede Krankheit ist Strafe Gottes. Jesus räumt gründlich mit diesem Denken auf. Er öffnet dabei denen die Augen, die sich hier glaubensmäßig total verstiegen haben. Er macht deutlich, Gottes Liebe, Gottes Nähe und Zuwendung gilt allen Menschen, egal ob gesund oder krank. Ja, das stimmt. Manchmal verband Jesus Heilungen und Sündenvergebung miteinander. Und doch macht er an anderen Stellen klar, Heilung und Gesundheit dienen in erster Linie der Ehre Gottes und als ein Zeichen seiner Jesu Vollmacht. Heilungen sind immer Gnadengeschenke Gottes und sind Wegweiser hin zu dem letzten Zielpunkt, zu Gottes neuer Welt, in der es dann kein Leid und keine Krankheit, ja keinen Tod mehr gibt. Heilungen hatten damals und haben bis heute die Aufgabe, geistlich blinden Menschen die Augen zu öffnen für Gottes Wirklichkeit. So betete schon die erste Jerusalemer Gemeinde: Und nun, Herr, gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort und strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. So nutzt Gott durch die gesamte Kirchengeschichte bis heute Heilungen und Wunderzeichen, um Menschen die Augen dafür zu öffnen, dass Jesus lebt und wirkt und dass er Retter, Herr und Richter für die gesamte Menschheit sein wird. So erleben wir es immer wieder auch mal bei Fastenfreizeiten, auf die ich gerne fahre. Ich denke da zum Beispiel an Erika, die in dieser Gruppe zum Glauben an Jesus Christus fand, weil sie erlebte, dass als wir für sie gebetet haben, Gott Bilder gebrauchte, dass er Eindrücke gebrauchte, Impulse und dass Gott auch Heilung schenkt. Und in einem dieser Freizeiten, da beteten wir auch für einen Mann und eine Frau, die beide schwer hörgeschädigt sind. Nach der Freizeit bekamen wir von der Frau eine Mail, dass sich eine extrem gute Besserung eingestellt hat. Bei dem Mann ist noch alles wie immer. Jesus handelt souverän, wir haben ihn nicht in der Tasche. Aber wir dürfen ihn bitten, dass er etwas tut, dass er eingreift. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ihm gehört die Ehre. Ihm dürfen wir vertrauen. Jesus verheißt blinden Augenlicht. Heute, jetzt und in diesem Augenblick. Und er sagt Zerschlagenen zu, ihre Last loszuwerden. Mit den Zerschlagenen sind all die gemeint, die seelisch am Ende sind, die unter der Sorge und Mutlosigkeit und Angst zusammenbrechen, die sie haben. Auch sie lässt Jesus durch Wort und Tat neue Hoffnung schöpfen. Für mich ist ein Paradebeispiel dafür, wie Jesus später mit den beiden sogenannten Emmaus-Jüngern umgeht. Ihr kennt die Geschichte. Nachdem Jesus furchtbar am Kreuz gestorben ist, schlichen die beiden völlig desillusioniert nach Hause nach Emmaus. Jesus tot, alles aus, keine mächtigen Taten und Worte mehr, nur noch Trostlosigkeit und extreme Verwirrung. Hatten doch ein paar Frauen das Grab Jesu leer vorgefunden. Und angeblich sollen Engel ihnen gesagt haben, dass Jesus lebe. Ja, ja, wer es glaubt, der wird selig. Wie sie sich so austauschen, gesellt sich der auferstandene Jesus dazu. Doch sie erkennen ihn nicht. Er jedoch wendet sich ihnen zu, fragt nach ihrem Kummer, hört zu, hält ihre Ängste, ihre Verwirrung aus, ihre Verzweiflung, dieses Ganze, was sie so bewegt, das nimmt er auf und er hilft dann, ihnen das, was passiert ist, besser einzuordnen. Er fängt an, ihnen zu erklären, dass Jesu Leidensweg bereits in den alten heiligen Schriften vorgezeichnet war. Und am Ende dieses rund zweistündigen Fußmarsches, da willigt er ein, noch gemeinsam mit ihnen zu essen und Gemeinschaft zu pflegen. Und schließlich betet er mit ihnen und da endlich erkennen sie ihn. Und obwohl er dann vor ihren Augen verschwindet, sind sie erfüllt mit neuer Hoffnung und stürmen los, die rennen wieder los zurück nach Jerusalem, um diese Hoffnung mit den anderen Jüngern zu teilen. Jesus nimmt Zerschlagenen ihre Last ab und schenkt neue Hoffnung. Wie tut er das heute? Immer noch wie damals, indem er sich uns zuwendet. Manchmal schenkt er uns seine Nähe unmittelbar im Gebet. Manchmal kommt ein Friede über uns, den wir uns selber nicht geben können und wir werden innerlich ruhig. Manchmal gebraucht er andere Menschen, um uns von Sorgen, Ängsten und Mutlosigkeit loszumachen. Ein Teil dieser Predigt habe ich im Hospiz am Sterbebett einer guten Freundin geschrieben. Sie hielt es die Nacht über nicht aus, alleine zu bleiben, und so blieb ich da. Am nächsten Morgen war sie wirklich entlastet und voller Dank. Und danach hat sie es wieder ein paar Tage, ein paar Nächte alleine geschafft. Im Bewusstsein, so sagte sie es selber, dass Jesus auf ihrer Bettkante sitzt und bei ihr ist. Hoffnung verbreiten in Wort und Tat ist manchmal auch anstrengend. Woher kommt die Kraft dazu? Dazu noch ein dritter kurzer Gedanke. Hoffnung verbreiten in der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus predigte und handelte nicht aus eigener Kraft. Gott selbst bevollmächtigt ihn. Bevor Jesus öffentlich auftritt, geschehen zwei ganz entscheidende Dinge. Erstens, Jesus wird durch den Heiligen Geist gesalbt oder mit dem Heiligen Geist gesalbt. Zweitens, er lernt aus der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Vor Jesu Wirksamkeit steht seine Taufe. Es tut sich der Himmel auf und der Heilige Geist kommt über ihn. Gott rüstet seinen geliebten Sohn noch einmal mit Vollmacht aus, damit er seinen Auftrag ausführen kann. Und dann kommt die Prüfungszeit von 40 Tagen in der Wüste. Da lernt Jesus den verführerischen Einflüsterungen des Teufels zu widerstehen, indem er sich ganz eng an Gottes Wort klammert. Er lernt, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und aus seiner Kraft zu leben. Diese engen Verbundenheit zwischen Jesus und seinem Vater im Himmel und zwischen Jesus und dem Heiligen Geist hilft Jesus in dieser Welt und im Leben von einzelnen Menschen Hoffnung zu verbreiten. Wie kehrte Jesus aus der Wüste zurück? Da setzt unser Predigttext ein. Und Jesus kam in der Kraft des Heiligen Geistes wieder nach Galiläa. Und er lehrte und wirkte in dem Bewusstsein, dass der Geist des Herrn auf ihm ruht, weil Gott ihn gesalbt hat. Und heute und wir, als Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückgekehrt ist, hat er seinen Nachfolgern versprochen, sie nicht verwaist zurückzulassen. Er hat versprochen, uns den Heiligen Geist zu senden. Und er hat Wort gehalten. Vor kurzem haben wir Pfingsten gefeiert. Seit dem ersten Pfingstfest ist der Heilige Geist über die Gemeinde Jesu Christi ausgegossen, auch über euch. Er wird jedem geschenkt, der an Jesus Christus glaubt. Jesus Nachfolger sind mit Heiligem Geist gesalbt. Wir sind also mit allem versorgt, was wir brauchen, um in dieser Welt Hoffnung zu verbreiten. Wir brauchen nur tagtäglich unser Herz vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Dann werden unser Mund und unsere Hände nicht mehr zur Ruhe kommen. Wie sieht es praktisch aus, sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen? In Johannes 7, Vers 37 steht es so. Jesus rief und sprach, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Jesus verspricht hier seinen Nachfolgern nicht nur so ein paar Tröpfchen Heiligen Geist, sondern er spricht davon, Ströme Heiligen Geistes zu senden. Und zwar demjenigen, erstens, der Durst hat, der ich sage, ich habe da eine Sehnsucht nach, ich habe einen Mangel bei mir und ich möchte, dass Jesus mir diesen Durst stillt. Und Jesus schenkt seinen Geist dem, der zu ihm kommt, der an Jesus Christus glaubt und sich im Gebet an ihn wendet. Und Jesus schenkt seinen guten Geist dem, der trinkt, der sich für den Heiligen Geist öffnet, indem er Jesus tagtäglich darum bittet, Herr, erfüll mich mit deinem guten Geist. Jemand sagte mal, seit Pfingsten warten nicht wir mehr auf den Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist wartet auf uns. Nochmal, seit Pfingsten warten nicht wir mehr auf den Heiligen Geist, sondern der Heilige Geist wartet auf uns. Mit ihm ausgerüstet können wir getrost in dieser Welt leben und werden wir Hoffnung verbreiten. Hoffnung verbreiten im Namen Jesu und in der Kraft seines Geistes. Das soll auch in diesem Gottesdienst nicht nur gepredigt, sondern auch erfahrbar werden. Und deswegen möchte ich euch einladen, nach dieser Predigt für euch beten, euch segnen zu lassen. Thomas Emmel und ich, wir werden nachher im Garten sein, draußen, natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand. Aber wer möchte, ein bisschen Zuspruch braucht, eine Erfrischung für seinen Glauben, für den wollen wir beten und ihn segnen, damit ihr gesegnet in die neue Woche gehen könnt. Habt einfach Mut, schaut nicht auf die anderen, nehmt einfach die Chance wahr, Gottes Liebe zu erfahren. Das ist das, was ich auch euch mitgeben möchte, damit es praktisch wird heute. Amen. Wir beten miteinander. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns nahe kommen willst und dass du uns nahe kommst, auch durch deinen Heiligen Geist. Dichter geht es gar nicht. Du wohnst durch ihn in uns und wir dürfen deine Kraft in uns spüren. Und ich möchte dich bitten, dass wir gerade in diesen hoffnungslosen Zeiten durch diese Corona-Geschichte durch dich Hoffnung gewinnen und diese Hoffnung weitergeben an die Menschen um uns herum, in unseren Familien, aber auch in unserer Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, wo auch immer, Herr. Schenk, dass wir dich mitnehmen und weitergeben, dass wir wirklich voller Hoffnung sind und diese Hoffnung mit anderen teilen. Danke für dein gutes Wort und für deinen guten Geist. Amen. Amen. Ja. Wir hören noch ein Lied.